Heraldo Radio, live. Minuten um 12 auf Aldo Radio, denn DJ Kumpkraft live auf der E-League 2004 zu Ersternacht. Und weiterhin auf Aldo Radio bis 3 Uhr live auf der Antenne. Und den Kumpkraft, wir werden mal bis ungefähr 1:30 spielen. Und mit einer super Light- und noch Videoshow dabei, übrigens. Und dann noch mal sehen auf Mugway. Wir werden dann von 1:30 bis 3 Uhr auch bei den Gas gehen. Viel Spaß bei den auf Aldo Radio. Happy, happy, happy. Arrête les histoires de saut à glace. Allez. Aldo Radio, live. This is the experience. Radio, live. Get your car out of that gear.